Wir haben aber eine andere Zeit. Ladies and Gentlemen, ja. Labor für Entrepreneurship zu Gast Max Senges aus Barcelona an einer virtuellen Universität. So, inzwischen hat man ja schon mal so ein bisschen was von virtuell gehört. Also die Universität existiert sozusagen im Raum, mhm, und die Studenten lernen was über die Pipeline. So stellt man sich das normalerweise vor, über die Pipeline Internet. Wie ist es denn wirklich? Sie promovieren, vielleicht erst ein bisschen sowas. Ja, also ich promoviere über Wissensentrepreneurship. Da geht es so ganz grob darum, wie man den Gedanken von Entrepreneurship, was Neues schaffen, kreative Destruktion im Bereich Bildung. Das heißt, wie kann man die jahrhundertealten Praktiken, die so an der Universität ablaufen, jetzt im Internetzeitalter vielleicht ein bisschen durchmischen, interessanter machen, da was verbessern, und auch, glaube ich, dadurch, dass es ja ein recht großer Markt ist, der Bildungsmarkt, Entrepreneure finden und Chancen nutzen. Zu der Uni selbst, die gibt es seit 95, ist also die erste rein virtuelle Uni, ist an sich, sagen wir mal, recht ähnlich wie die Fernunis, die es auch schon länger gibt, die Fernuni Hagen hier in Deutschland, die Open in England. Und der große Unterschied ist natürlich, dass früher war das ein reines Selbststudium. Man hat die Sachen bekommen, hat das, wie Sie sagen, in der Pipeline einfach verarbeitet und dann irgendwie seine Ergebnisse rausgeschickt. Bei uns läuft es jetzt so, es werden die Texte online zur Verfügung gestellt, soweit erstmal noch Pipeline. Und dann gibt es aber eben eine Möglichkeit in Foren, sich mit anderen Studenten zu unterhalten. Also sagen wir mal, alles das, was unter dem Bereich E-Learning abläuft, gibt es bei uns dann an der Uni auch. Jetzt machen wir mal der Reihe nach. Also es ist eine virtuelle Universität, aber die hat ein Gebäude und es hat eine Verwaltung. Mhm. Und man sitzt auch ab und zu mit seinen Professoren richtig zusammen. In meinem Fall, in dem Doktorprogramm, ist es so. Ich denke, da ist es sinnvoll, dass auch eine wirklich persönliche Betreuung ist. Wobei nicht alle in Barcelona sind. Also das ist jetzt bei mir der Fall. Das muss nicht sein. Und standardmäßig ist es so, dass die Studenten einmal am Anfang sich alle treffen und dann gelegentlich noch zum Abschluss, wenn irgendwie eine Diplomvergabe oder was Vergleichbares ist. Dann sieht man sich auch nochmal. Aber unter der im normalen Unterrichtsablauf sieht man sich eigentlich nicht. Ja. Das heißt, man könnte die Universität auch in New Zealand ansiedeln und die Studenten in Barcelona, Berlin oder sonst wo betreuen. Es ist so, dass wir einen großen Anteil an Studenten aus Lateinamerika haben, die eigentlich nie nach Barcelona kommen. Ja. Warum ist das dann in Barcelona? Die Katalanen sind ein sehr entrepreneurial Volk, würde ich sagen. Der Gründer ist auch ein sagen wir mal, sehr quirliger Kopf gewesen, war vorher der Rektor von der Technischen Universität, hat da viel Erfahrung gesammelt und hat dann gesagt, das kann man irgendwie schneller, einfacher machen, und hat diese Uni gegründet mit viel Upstream, Downstream Unternehmen. Ich habe als Ökonom gefragt, Barcelona ist wahrscheinlich nicht der billigste Platz, man könnte es auch auf die Pampas setzen, dann wäre es preiswerter. Ginge genauso. Ich denke, in dem Fall ist jetzt der katalonische Aspekt auch noch ganz wichtig. Also die sehen das auch als einen Teil, um ihre Kultur und ihre Sache weiterzubringen. Und deswegen arbeiten da natürlich sehr viele Katalanen, und die sind vor allem in Katalonien. Ja, aber das können wir auch im Bauernhof machen und im Liegestuhl oder so. Muss nicht in der Stadt sein. Nee, muss nicht in der Stadt sein. Gut, also da schreibt man sich dann irgendwie ein. Kostet es was? Es kostet was, ja. Es ist genauso teuer wie die normalen Unis auch. Das ist in Spanien eigentlich recht vergleichbar zu Deutschland. Also Studiengebühren gibt es, aber im europäischen Rahmen, sage ich jetzt mal, ist nicht zu vergleichen mit Amerika. Da gibt es ein Buch über die virtuelle Universität. Das wollte ich gerade mal hochhalten. Das hatten Sie mir empfohlen. Das ist eine hervorragende Zusammenfassung nicht nur der Universitätsgeschichte, sondern überhaupt da eine Einführung, was man eigentlich virtualisieren kann und was eigentlich nicht. Kann ich nur empfehlen. Großartig. Also wirklich die Universitätsgeschichte. Ich habe etwas gelernt, was ich überhaupt nicht wusste und dachte, das kann gar nicht wahr sein. Irgendwann 1500 noch was, hat man den Rektor der Oxford University zusammen mit dem Kanzler hingerichtet. Wusste ich nicht. Hingerichtet, und warum? Wegen eines akademischen Streits, nämlich die beiden hoch angesehene Wissenschaftler glaubten, dass die höchste Autorität der Papst ist, die papalische Lehre oder so. Ja. Und die anderen, Neuzeit, fanden, das ist unmöglich, dass an einer Universität sozusagen dieses päpstliche Dogma als Wissenschaftsgrundlage gilt. Und sie haben sich so verstritten und so gekämpft, dass sie schließlich diese zwei angesehenen Wissenschaftler hingerichtet haben. Habe ich nirgendwo erfahren, wird irgendwie verschwiegen. Aber in dem Buch steht, das ist kein Witz und nicht die Vorstellung von irgendwelchen Studienanfängern über den Rektor, über den sie sich ärgern, sondern so hat man sich gestritten darüber, was sind die Grundlagen einer Universität. Und es reicht nicht, guter Wissenschaftler zu sein, sondern die Freiheit von, was dann später Humboldt formuliert hat, Forschung und Lehre war so wichtig, dass man das dann so ausgetragen hat. Eine unglaubliche Geschichte. Also finde ich tolle Leute, die das schreiben. Und Sie sehen, es ist relativ dünn. Oft ist ein Buch dick und es ist eine einzige Idee. Hier sind eine Menge Ideen und relativ dünn und verständlich ausgedrückt. Hinterher wird es nicht mehr so verständlich. Und das leitet zu meiner nächsten Frage. Da wird es dann sehr technisch. Da kommen dann so Avatars und alles Mögliche, so virtuelle Assistenten. Da habe ich dann etwas abgeschaltet und gedacht, bin ich immer frech und sage, wenn es so technisch wird, da fällt mir eher noch was Besseres ein, weil die meisten damit sowas eh nicht umgehen können. Daher meine Frage, dieses Virtuelle, also es gab ja vor Jahren schon einen E-Mail-Boom, so einen E-Learning-Boom, der so über E-Mails dann ging zwischen den Studenten und Professoren. Amerikanischen Universitäten haben sehr früh ein Vermögen in diese Techniken gesetzt und dann wird es relativ still und wenn ich so einigermaßen den Stand der Diskussion kenne, dann so nicht so toll. Also so richtig der Durchbruch zu wirklich tragfähigen Modellen, die preiswerter wären, das war ja immer die Uridee, kann man das nicht viel preiswerter machen? Kann man diese teuren Professoren nicht multiplizieren? So richtig ist nichts rausgekommen, oder sehe ich das falsch? Die also ich denke, Fragen stehen noch aus, oder die eigentlichen Lösungen auf Fragen, wie kann man eigentlich Internet richtig nutzen, damit mehr gelernt wird, möglichst als im traditionellen System, steht noch ein bisschen aus. Also es gibt eine klassische Vorstellung, die von zwei Phasen von der Nutzung von solchen Innovationen spricht. Und beim Netz ist es so, dass es immer ein bisschen dauert, bis, sagen wir mal, zunächst wird das kopiert, zunächst wird die Zeitung ins Netz gestellt und dann ist es genau dasselbe wie die Zeitung und irgendwann kommt dann sowas raus, was der Thorsten alles macht. Das ist dann wirklich Internet, das, was es kann, verstanden. Und insofern denke ich, ist es ein längerer Prozess eben, dass die Uni auch lernt, das richtig einzusetzen. Und wir sehen das jetzt meiner Meinung nach in zwei Bewegungen. Einmal gibt es eine Sache, das nennt sich Open Educational Resources. Das bedeutet einfach, dass alles, was früher war ja der Ansatz, die Inhalte, die wir haben, das ist ein wichtiger Asset für uns. Das ist eine ganz wichtige Qualitätsmerkmal auch. Und jetzt wird es hauptsächlich als Marketing genutzt und gesagt, okay, wir geben alle unsere Kurse als Video, als Inhalt und so weiter raus und erlauben den Leuten das zu sehen, was meiner Meinung nach schon mal ganz spannend ist, weil es das Level unheimlich hochzieht. Also es gibt eine Uni in Thailand zum Beispiel, wo sie ja öfter aktiv sind, die ist praktisch ein MIT-Clone. Also das MIT stellt alle Inhalte ins Netz und die sagen, wir bieten genau dieselbe Lehre an wie am MIT. Wir haben halt nicht das MIT. Das heißt Asian Institute of Technology. Ja. Und also das ist eine Bewegung, die, denke ich, ganz wichtig ist, weil das eine Verschiebung bringt von Inhalt zu wirklich Prozess und konstruktivistischem Lernen. Also dass man wieder mehr auf die Betreuungsaspekte und auf die Hilfestellung der Lehrer als Coach hinzieht, das ist eine. Und das andere, denke ich, wo die Qualitäten des Netzes wirklich ausgespielt werden, ist, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie kann eine Journalismusausbildung ablaufen. Früher war das so, da haben die mehr oder weniger im stillen Kämmerlein alles geschrieben. Der Einzige, der es gesehen hat, war der Professor. Heute richtig moderne Journalismusschulen, da hat jeder Student einen Blog gemacht, seine eigenen Videoveranstaltungen und so weiter und tauscht das aktiv aus und da entsteht also eine Anwendung gleich, dass in der Öffentlichkeit dessen, was gelehrt ist. Ähnliches ist vorstellbar für Jura zum Beispiel, dass die Leute rausgehen, versuchen wirklich sich Fälle zu recherchieren, da in Gespräche mit Leuten zu kommen und so weiter. Also ich denke, für die praktische Seite in vielen Berufsausbildungen kann man da noch einiges machen. Ja, ich bin etwas beharrlich. Ich verstehe noch nicht, was ist jetzt eigentlich der Vorteil in der Beziehung zwischen Lehrendem und Lernendem durch diese Internetaffinität? Was ist wirklich anders und was ist einfacher und preiswerter? Naja, also eins ist ganz klar, Scalability, ne? Also dass man die Anzahl hochschraubt, dadurch, dass es die Massenveranstaltung, sage ich jetzt mal, wo ein Professor vorne steht und den 300 Studenten was erzählt, das macht man einmal und nimmt das auf und dann können sich so viele angucken, wie sie wollen. Das ist erstmal einfach nur die Pipeline, ja. Und dann, wenn wir in diesen Prozess reingehen, ist es eben sehr viel mehr ein kollaboratives Zusammenarbeiten, auch zwischen den Studenten. Also nicht die Hausarbeit, die einer für sich alleine schreibt, sondern das Projekt, was zwei, drei zusammen machen und die sich zum Beispiel auch gegenseitig bewerten. Also nicht mehr die Note alleine vom Professor kommt, sondern in einem Team die Leute sich gegenseitig bewerten. Ein Ansatz, den ein Freund von mir... Das kann man alles auch ohne, aber sagen wir mal, es geht doch erstaunlich viel, oder es passiert hauptsächlich im Netz. Ich habe es sonst noch nicht gesehen. Das würde ich gerne verstehen. Warum geht es einfach im Netz? Ich denke, dass die Zusammenschreibmöglichkeiten zum Beispiel einfach klarer sind. Aber wieso es nur im Netz geht, ich bin mir sicher, man kann auch nach wie vor auch super gute Lehre ohne Netz machen. Also es ist ja nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Zusammen. In der Hochschuldidaktik ist ja so ein Dogma, es kommt vor allem auf das Verhältnis, Zahlenverhältnis von Professoren zu Studenten an. Das müsse so 1:8 oder 1:10 oder 1:15 sein, aber nicht furchtbar viel mehr. Also ist doch von daher eine Begrenzung. Es nützt mir doch nichts, dass es Scalability hat, wenn ich sage, die Betreuungsintensität ist letztlich entscheidend. Also die Betreuung ändert sich. Also die Studenten können sich eben, wie gesagt, einerseits untereinander helfen und das andere, wenn man es, also das ist jetzt für den einzelnen Studenten, wenn man es auf der organisatorischen Seite von der Uni sieht, ist es so, dass wir einfach sehen, wie viele Leute melden sich an bei uns. Und je nachdem, wie viele Leute sich anmelden, stellen wir die Professoren, also das sind keine Professoren, sondern eben Coaches oder Tutoren, die den Studenten helfen. Insofern haben wir das als flexible Kosten und stellen welche ein, wenn wir sie brauchen. Und wenn wir sie nicht brauchen, stellen wir sie nicht ein. So sind wir flexibler und können aber zu demselben Preis das anbieten. Also Sie outsourcen ein Stück. Wir outsourcen zu einem Stück, ja. Beziehungsweise auch so ein bisschen Web 2.0. Wir nutzen, um genau zu sein, die Infrastruktur von anderen Universitäten zu einem gewissen Grad. Viele von den Professoren, ca. 50% von den Professoren, die wir haben, sind auch noch an einer anderen Uni und machen das noch, wenn wir sie brauchen sozusagen und nutzen insofern Humankapital aus anderen Unis. Sind irgendwelche Techniken entwickelt worden, irgendwelche Verfahren entwickelt worden, die jetzt spezifisch virtuell sind, wo man sagt, hier wird das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden deutlich besser? Deutlich besser durch Technik, glaube ich, ist an sich schon ein Widerspruch. Also Technik ist höchstens ein Medium, was eine Sache erleichtert. Das Verhältnis ist immer ein zwischenmenschliches. Das glaube ich nicht, würde mir jetzt zumindest keine einfallen. Es ist so, dass, denke ich, dadurch, dass es sagen wir mal, einen offeneren Raum gibt, in dem gesprochen wird, sich unter Umständen Studenten, die in so einer Präsenzveranstaltung nicht so was sagen würden, da was sagen, solche Dinge ja, aber es ist eine Veränderung, eine Verbesserung würde ich nicht sagen. Und ich komme von der Ökonomie her, das interessiert natürlich, also wie kann man höhere Bildung in größerem Umfang verbreiten und vielleicht auch preiswerter machen, ja, und so also rauskommen aus diesem elitären Stück. Ist irgendwo ein Durchbruch in Sicht? Also es sah ja lange so aus, als sei das die entscheidende Möglichkeit, also was wie Massenbildung zu machen und das auf hohem Niveau. Man ist still geworden darum. Also wenn Sie mich aus ökonomischer Sicht fragen, muss ich sagen, weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, die ökonomischen Möglichkeiten sind ein bisschen andere. Ich komme gleich drauf. Ich glaube, was Sie zunächst sagen, so die Hoffnung, dass Bildung weitergebracht wird, die ist durch dieses Konzept, dass der Content aufgemacht wird, schon bis zu einem gewissen Grad jetzt langsam davor erfüllt zu werden. Also es ist ganz konkret so, wenn man jetzt auf die Harvard-Seite geht, kann man in Harvard Informationsmanagement und Datenbankkurs komplett von Anfang bis Ende im Video und Anleitung und so weiter. Also das Wissen kann man sich sozusagen per Pipeline, sagen wir mal, ohne den Konstruierungsprozess, ohne den Prozess ziehen. Man kriegt halt nicht mal die Zertifizierung. Für die Zertifizierung zahlt man nach wie vor $1,700. Aber wenn man die nicht braucht, und sagen wir mal, ich denke, in einer Welt, in der sich die Dinge so schnell entwickeln und man immer wieder, also lifelong learning, immer wieder nochmal was Neues lernen muss, dann ist das schon sehr interessant, wenn man von den besten Plätzen, die es gibt oder denen, die einem am besten erscheinen, die das Lehrmaterial ziehen kann. Auf der anderen Seite, was Sie fragten von dem Ökonomischen her, ich würde denken, dass eben, wenn man jetzt dran denkt, also eben, dass die Leute immer wieder sich kurzfristig irgendwas lernen müssen, sei es eine Sprache, sei es sie sind beim Autofahren irgendwie in Probleme geraten, müssen einen Idiotentest machen. Das ist jetzt schon zum Beispiel so ein klassischer Markt, wo sich die Leute viel Geld dafür ausgeben, sich auf so ein MPU vorzubereiten. Dass solche Angebote, denke ich, kann man gezielt und schnell im Internet bereitstellen. Aber das ist ja interessant, wenn man sagt, also Harvard zum Beispiel, Tuition Fee pro Term ist ungefähr $40,000, also nicht ganz wenig, und also pro Term. Und dann kriegt man die Materialien im Internet, da verstehe ich nicht ganz, wie diese Harvard-Leute denken, dass sie ihr Material, das ja auch teuer war, aufzubauen, for free ins Internet stellen und sagen, Zertifizierung $1,700, aber ein halbes Jahr $40,000 für die Studenten. Ich kenne das ist ein Kurs, ne, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Also so ein Degree besteht ja aus verschiedenen Kursen. Die man und da stellen die einen Kurs so zur Qualitätserkennung rein? Ja, sie stellen, also das MIT stellt alles rein, wenn wir es jetzt mal vergleichen wollen. Und die Idee dabei ist ganz klar, bis zum gewissen Grad, sagen wir mal, ihre ursprüngliche Mission und Bildung weiterzubringen und wirklich im altruistischen Sinne da was voranzubringen. Und andererseits ganz klar Marketing und die Sache, dass Alumni, die ja in Amerika eine wichtige Rolle auch als Finanzierung spielen, dadurch wieder an die Uni kommen und so eingebunden werden. Und die Erstellung des Contents ist relativ teuer, das stimmt, wobei es ist so, er wird ja eh erstellt. Also es sind jetzt keine zusätzlichen Kosten, sondern man gibt was weg, was eh schon da ist. Und es ist eher so, dass die Leute dann eben sagen, jetzt habe ich schon gemacht und jetzt lasse ich es mir auch noch zertifizieren und sie kriegen so zusätzliche Leute. Das wollte ich fragen, gibt es Zahlen, ob dann mehr ans MIT kommen oder weniger? Offenbar sogar mehr. Also das MIT zum Beispiel ist so ausgelastet, dass sie gar nicht mehr nehmen können, aber was sie machen ist, sie können natürlich noch feiner aussieben und insofern kriegen sie es noch eine höhere Qualität bei sich an der Uni. Ja. So von Ihrer Erfahrung her, Sie haben ja an der traditionellen Universität vorher studiert. Ja. Und wenn Sie es vergleichen? Das kommt ganz drauf an. Jetzt von meiner persönlichen Erfahrung bei mir an der Uni, es ist eine lange Geschichte, die ich auch in meiner Fallstudie zu meiner Uni wiedergeben werde. Die haben unheimlich innovativ und gut angefangen und sind dann so ein bisschen eingeschlafen. Nach dem Motto am Anfang, die haben 95 angefangen mit X Modems parallel geschaltet und hatten sozusagen ein Monster bei sich hinten in der Kammer, das sie die ganze Zeit versucht haben irgendwie zu bändigen. Und dann hatten sie es irgendwann gebändigt und der Laden lief. Und seitdem haben sie ein bisschen Angst, irgendwie eine Schraube an dem Automaten, an der Plattform zu drehen. Insofern sind wir ein bisschen eingeschlafen. Aber wenn ich mir anschaue, was an anderen Unis passiert, also zum Beispiel an Harvard wieder, habe ich jetzt gerade gesehen, der eine oder andere kennt vielleicht Second Life, die treffen sich jetzt schon in Second Life und interviewen dann zum Beispiel andere Second Life-Spieler als Teil von einer Aufgabe für so einen Kurs. Und ich denke, der entscheidende Punkt daran ist vor allem Motivation. Das ist irgendwie interessant, das ist neu, das macht Spaß und dadurch lernt man dann auch näher. Ne? Vielleicht, das ist ein gutes Stichwort, Second Life, was auch virtuell ist. Vielleicht, dass wir da einen Moment überlegen. Ich habe es kürzlich das erste Mal gesehen, diesen Jura-Professor, der da auf dem Motorrad kommt und erzählt, dass er jetzt mit seiner Tochter da in diesem Medium praktisch lehrt. Ich habe so verstanden, es ist ein, ich weiß nicht, wer kennt den Second Life? Sind das viele? Oh, doch, die meisten. Also ich dachte, was ist jetzt der Unterschied zu diesen vielen Spielen, die es im Internet gibt? Also offenbar ist es eine virtuelle Welt, die für alle zugänglich sind. Ja. Dadurch wahnsinnig hoher Aufwand an Rechenleistung und Servern. Und das ist der Unterschied. Und nur weil das sozusagen an einer Stelle sozusagen gesammelt wird, ist da so teuer und ist so ein erheblicher Aufwand. Kann man das so sagen? Na, also was stimmt ist, dass es eine große Serverfarm in Kalifornien ist, von der die Sache bedient wird. Und das ist ein großer struktureller Unterschied, sagen wir mal, vom Backend her gesehen, von der Technik her gesehen. Denn dadurch hat man praktisch auf dem Bildschirm eine Art Fernseher oder nur noch wirklich was man darstellt und man bewegt sich, aber alle die ganze Bewegung und alles, was abläuft, passiert bei denen. Das hat verschiedene Vorteile, wenn man bedenkt, wer was in diese Welt reinbringen kann und inwieweit die Dinge dann wirklich für alle gleich sind. Die Faszination liegt, glaube ich, eher darin, dass es eine Open-Source-Lösung ist. Das heißt, man kommt da rein und es gibt eigentlich keinen Auftrag. Wenn man die ganzen Spiele spielt, dann gibt es ja immer irgendeine Mission, irgendwas, was man da tun sollte. Und da ist es reine Unterhaltung momentan. Die Leute fahren total darauf ab, sich ein Tattoo verpassen zu lassen, was sie schon immer mal haben wollten, irgendeinen verrückten Haarschnitt und geben dafür auch Geld aus. Aber ich kann eine Spielbank zum Beispiel einrichten und da Spielbank anbieten und die wird dann auch real bespielt und man macht auch offenbar Geld damit. Ist aber auch Unterhaltung. Also momentan ist es ein Unterhaltungsmedium, aber ohne eine Vorgeschichte. Also man geht einfach rein. Zum Lernen, ich habe gerade gelesen, wie die ersten Meetings da abgelaufen sind. Die haben noch ziemliche Probleme. So einen Trick, den er aus der Westentasche geplaudert hat, fand ich ganz interessant. Dadurch, dass das man schreibt und das, was man schreibt, wird dann versprachlicht, beziehungsweise als Chat dargestellt. Und schreibt also quasi die Struktur, was er sagen will, schon vor und unterhält sich dann mit den Leuten, geht so ein bisschen drauf ein, aber er schiebt dann praktisch immer die Sachen, die er schon vorher sich überlegt hat, was ihm wichtig erscheint für die Lehre, so dazu. Kann man diese Second Life, das eröffnet ja eine ganz neue Welt. Also das ist Walt Disney praktisch jetzt aufs Internet übertragen. Ich kann mir ja sehr viele Welten vorstellen und eigentlich spannendere, als was ich da jetzt gesehen habe. Das sieht so alles ein bisschen so wüstenähnlich, grün, gelb, trostlos aus. Ich könnte doch eigentlich aus Komponenten, aus so vorhandenen Spielen, relativ rasch eine Welt zusammensetzen, die sehr viel farbiger ist. Ich kann natürlich nicht diesen riesen, was sie Serverfarm nennen, aufbauen, aber als Spiel zum Beispiel, dass man sagt, wir spielen jetzt Third Life oder wir spielen Leben nach dem Tod oder Leben vor dem Tod oder irgend sowas oder wir wählen uns ein Tier und sind jetzt im Zoo zusammen und also kann sich vieles ausdenken. Es ist doch eigentlich aus Komponenten zusammensetzbar. Also wenn man die Vorlage von Walt Disney nimmt, wo ich finde, er ist ein genialer Mann. Ob das heute noch Walt Disney ist, kann man drüber streiten. Aber die Idee, dass eigentlich das Wertvolle in der Imagination liegt und nicht in der Realität. Und ich sage immer diesen blöden Satz, nur Fantasielose flüchten in die Realität und scheitern daran. Arno Schmidt, den finde ich ein wahnsinniger Satz, der eigentlich eine Explosion von vielen anderen Welten ermöglicht. Das ist doch eine Chance eigentlich. Also als ich das Second Life sah, dachte ich frech, kann man doch sehr viel besser machen. Also sehr viel besser machen, da wäre ich vorsichtig, aber sagen wir mal, was Sie gesagt haben, dass man die Welt, was Sie gesehen haben, war ein Übungsgrid praktisch. Also das war nicht die Welt, wie sie ist, wenn man wirklich reingeht, muss man dazu sagen. Und denen ihr Geschäftsmodell ist ja so, dass sie praktisch so eine Ecke Land verkaufen und da können sie alles drauf machen, was sie wollen. Also sie können dann unbegrenzt, also die Erde ist begrenzt, aber da kann man ja unbegrenzt. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum Leute Land kaufen. Wenn Land unbegrenzt ist, brauche ich es doch nicht kaufen. Ja gut, das Land hat ja eine Widerspiegelung bei denen auf dem Server. Also das andere Land wird erst wieder gespiegelt, wenn es gekauft ist, oder? Also man kann nur das betreten, natürlich ist der Raum unendlich, aber der wird knapp gehalten. Also man könnte ja auch sagen, jeder kann eine Portion verkaufen. Genau. Und innerhalb von diesen Landparzellen können Sie aber alles, Walt Disney, Zoo, alles, was Sie gerade gesagt haben, sobald man bei Ihnen aufs Land kommt, wird man zum kleinen Zwerg oder wie Sie wollen, können Sie alles machen. Also ein zweites Leben als Affe, da kommen wir ja her. Also warum nicht auch mal zurück? Zum Beispiel, ja. Problemlos. Gibt es da so eine Diskussion? Also dieses Virtuelle, ich meine, die virtuelle Universität ist ja auch so eine Art Second Life. Mhm. Kann man sich ja so vorstellen. Da gibt es ja noch eigentlich ganz andere Möglichkeiten. Also ich denke, wenn man das ernst nimmt, Student Directed Learning, dann heißt das ja, ich brauche eigentlich diese Professoren so nicht mehr. wenn ich interessantes Material habe, wenn ich Pfade habe, wie ich forsche. Meine eigene Erfahrung wäre, Entrepreneurship ist ein wundervolles Lerntool, neben vielem anderen. Also man kriegt einfach einen fokussierten Blick. Ich sage immer, ich hatte keine Ahnung von Tee, ich verstehe heute noch nicht sehr viel, aber ich habe ohne irgendeine Anstrengung, ohne irgendetwas lernen zu müssen, weiß ich heute nach 20 Jahren eine Menge über Tee, mehr als vielleicht der ein oder andere Teehändler, einfach weil man dann fokussiert guckt. Wenn ich heute was mit Tee sehe, gucke ich natürlich hin. Nicht, weil ich jetzt sage, jetzt muss ich hier was lernen oder jetzt ist ein Modul und das muss ich jetzt von A bis Z da. Sondern ich gucke einfach hin und gucke mir an, was ich da sehe und das kombiniere ich mit anderem und dann denke ich, so ist das mit Tee, ist alles gar nicht so aufregend, könnte man auch alles noch viel besser machen. Also wenn man es mit einem lernenden, Kinder haben doch neugierige Blicke und sagen, diese Welt der Erwachsenen, irgendwie müssen die missraten sein. Es muss irgendwas geben auf dem Weg zum Erwachsenenwerden, was die Leute so langweilig und halb tot macht. Wo eigentlich der Sargdeckel nur noch drauf kommt, nachdem sie schon lange tot sind. Kann man da nicht... Da ist doch, stößt dieses Virtuelle, haben Sie da mal drüber nachgedacht? Also zwei Dinge. Knowledge Entrepreneur könnte ja jemand sein, der Second Life jetzt wie er eine Plattform, wo Sie Ihr eigenes imaginäre Welt darauf aufbauen. Also vielleicht zunächst, wie Sie wissen, werde ich ja Entrepreneurship in meiner Arbeit als Wert bzw. als Komponent, als Kompetenz bearbeiten. Und insofern absolut, also der Entrepreneurial Learner ist eine Komponente an der Uni, die ich beschreiben werde. Dann nehme ich Ihnen absolut zu, die Idee, dass man eben irgendwas findet, was einen so interessiert, dass man folgt und das als Projekt behandelt, ist auf jeden Fall spannend. Wo ich nicht so ganz einig bin, ist, da hatten wir ja schon die ein oder andere Unterhaltung, dass dieses selbstgesteuerte Lernen das Nonplusultra ist. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn man jemand hat, der sich auskennt, der ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, lies doch mal da, mach doch mal das. Und am Ende irgendwie zu sehen, dass man eine Leistung bringt, die dann auch bewertet wird, ist zumindest für junge Leute. Ich denke, wenn man erstmal ein gewisses Level erreicht hat und sagen kann, ich lerne jetzt nur noch das, was mich wirklich interessiert und was ich brauche. Ich muss niemand mehr beweisen, dass ich das habe. Ändert sich das. Aber ja. Insofern in Bezug auf die Möglichkeiten, die da im Netz entstehen, ich glaube, dass das Netz ein Medium ist, was wirklich Entrepreneurship absolut fördert. Genau dadurch, dass jeder sich, wie der Herr Fleischmann das genannt hat, im Self-Fashioning irgendwie darstellt, Identitätsbildung, man bloggt, man ist auf einmal irgendwie da präsent und Leute können einen sehen. Das bringt einen schon dazu, dass man diese Denke irgendwie anfängt und sagt, was will ich eigentlich, dass die Leute über mich sehen, was interessiert mich eigentlich, man hat eine riesen Auswahl und man muss dann anfangen, also eine der Fähigkeiten, denke ich, ist eben aus der Masse die Möglichkeit, die Opportunity rauszufinden und das ist ja eine Bewertung, eine Selektionierung von Dingen durch die Masse, durch dieses totale Chaos, die Komplexität, die da im Netz besteht, wird die Fähigkeit, glaube ich, auf jeden Fall vorangetrieben. Also ich gebe mit dem Self-Directed Learning noch nicht so schnell auf. Bei Kindern ist ja so, dass die eine hohe Neugier entwickeln und ein hohes Maß lernen und dann kommen sie in die Schule und werden diesen Fachleuten für Pädagogik ausgesetzt und komischerweise muss man sie dann ständig motivieren. Das ist ein Rätsel, was ich bis heute nicht lösen konnte, wie das entsteht. Nur gibt es freche Leute, die sagen, die Schule ist das Problem und nicht die Lösung von Lernen. Und selbst unter Pädagogen, die jetzt ein Stück weit ihre Sache gut vertreten und so, die sagen, natürlich gibt es immer einen Teil von Schülern, die könnte man völlig ohne Schule lassen, die gehen ihren Weg und die sind interessiert genug und strukturieren irgendwie ihren eigenen Lernprozess, in der Regel besser, als es die Schule für sie machen kann. Also die so normalerweise als hochbegabt oder so angesehen werden. Mal dahingestellt, ob das so stimmt, dann gibt es andere Schüler am anderen Ende, die mit Schule irgendwie nicht klarkommen, weil die Schule ihren Lerntyp nicht trifft. Die machen irgendwas anderes und versagen in der Schule, kennen wir auch alle. Viele davon wären erfolgreiche Unternehmer. Ich bin immer erstaunt, wenn ich Unternehmer befrage, ja in der Schule, auf einmal als Schüler bin ich durchgefallen, abgebrochen, irgendwas. Und also da wäre auch Self-Directed Learning, nicht nur ganz oben an der Spitze, sondern auch ganz unten. Das wäre auch also was sozial wertvolles. Das Kind, wertvolles. Was jetzt alleine irgendwie im Wald zurückgelassen wird, lernt ja auch nichts mehr. Also die brauchen ja den Coach, die Eltern, die sie irgendwie führen. Also ganz ohne Führung, da sind wir wohl offensichtlich in zwei unterschiedlicher Meinung. Ich sage nicht völlig ohne Führung. Also self-directed kann ja auch heißen, dass ich mir Partner suche, dass ich mir Onkels und Tanten suche oder auch die Eltern oder auch einen Lehrer oder einen Pfarrer oder sonst wen. Das heißt ja nicht, dass ich nur autonom oder völlig einsam in der Wüste suche, sondern ich strukturiere einfach selber. Und die einen können gut in Zusammenhängen mit anderen lernen. Gibt viele, gehöre ich auch dazu. Und manche lernen, wenn sie sich ganz allein in der Bibliothek vergraben und das Zimmerfenster zumachen. Und das ist auch ein Lerntyp. Also es gibt ganz viele Lerntypen. Moderne Kreativitätsforschung sagt, jeder ist sein eigener Lerntyp. Auch das spricht wieder für Self-Directed Learning. Nicht, dass eine Figur vorne steht und da irgendwas erklärt und das nennt man Schule und glaubt, da sei zu irgendwas Nutze. Also, dass es die Leute diszipliniert und davon fernhält, in der Zeit irgendwas Kriminelles zu machen. So, also, da spricht doch vieles dafür, sozusagen da mal die Tür aufzustoßen und zu sagen, das ist eine wunderbare Welt, sie ist möglicherweise sogar preiswert. Ich habe alles zur Verfügung, MIT, Harvard, wundervoll. Zum ersten Mal habe ich, auch wenn ich das Geld nicht habe, Zugang zu allem. Da kann man doch was draus machen. Da kann man viel draus machen und ich denke, wenn ich jetzt das eine Extrem sehe und sage, ich gehe raus und will was wissen und die Welt ist meine Schule, ich versuche was zu lernen und auf der anderen Seite habe ich die klassische Schule, die mir mit einem Lehrplan genau sagt, das muss abgehandelt werden in der und der Stunde nach dem Motto, dann denke ich, treffen wir uns in der Mitte und da verstehen wir uns dann auch wieder. Es ist nicht schlecht, wenn jemand dabei ist, der, sagen wir mal, viel Ahnung hat zu dem Thema und der dann sagt, okay, gib mir doch mal deine Vorschläge, was willst du denn lernen? Und dann arbeitet man zum Beispiel, wir machen jetzt das Projekt so und so und wollen rausfinden, wie die Bären unterwegs sind und dann geht man los und versucht das rauszufinden. Insoweit ja, aber ich denke, ein gewisser Rahmen außenrum und eine Struktur, dass man sagt, wir treffen uns jeden Sonntag oder so, dass Rituale sind auch wichtig zum Lernen und all das kann sich spontan ergeben, aber ich denke, man sollte der Wahrscheinlichkeit da ein bisschen nachhelfen. Ich war vor ein paar Tagen in Wien auf einer österreichischen Konferenz für Entrepreneurship. Da waren ganz viele Lehrer und wir waren am Abend vorher mit einer Ministerialrätin, irgendwas Hohes da im Ministerium, zusammengesessen und die sagte, sie verzweifelt an ihren Lehrern. Die sagen, ja, der Lehrplan und den arbeiten wir jetzt ab. Und sie sagt, der Lehrplan ist eine Orientierung, das ist etwas, was sozusagen anregen soll, um jetzt Stoff aktuell und anschaulich zu machen. Und die sagen, nö, wir arbeiten so das Lehrbuch ab. Und dann sagte sie, warum machen Sie? Also was wollen Sie denn, dass die Schüler hinterher können? Warum machen Sie das? Weil es im Lehrplan steht. Da sagt sie, das kann doch nicht wahr sein. Sie müssen doch irgendeine Vorstellung haben, womit diese Kinder dann rausgehen und kompetent sind. Da wird halt Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz und was da alles gibt, also so Ökonomieunterricht. Wird halt abgehandelt, ob die jetzt Entrepreneur werden sollen oder Buchhalter oder so. Es interessiert gar nicht, sondern steht im Lehrplan, wird das abgehandelt. Und sie sagt, das kann man anschaulich machen, das kann man natürlich hochspannend machen, Entrepreneurship, aber das ist halt Buchhaltung so. Und wahrscheinlich treibt man den Leuten damit die Lust an der Ökonomie aus. Hätte ich in der Schule Buchhaltung so gehabt, hätte ich mich nie für Ökonomie interessiert. Also es ist nicht nur, dass es viel Schaden anrichtet, nicht bei allen. Es gibt Leute, die gedeihen in der Schule prächtig, wundervoll. Aber es gibt auch viele, die gehen dabei ein. Und es ist eher so korreliert mit Oberschicht und Unterschicht. Also Schule eher mit so Mittel- und Oberschicht korreliert und den Werten und Verfahren und nicht gerade so mit Unterschicht, vor allem in der dritten Welt. Also das, ich würde einfach noch gerne mehr hören oder mehr verstehen, wie man dieses Instrument virtuelles Lernen aufstößt, damit man da deutlich mehr machen kann. Gibt es solche Diskussionen bei Ihnen an der Hochschule? Recht intensiv. Wir hatten einen Rektorwechsel jetzt gerade und sowas ist ja dann immer nochmal der Startschuss, um was Neues zu probieren. Und wir versuchen, sagen wir mal, wegzukommen von dem klassischen, das ist die geschlossene Klasse, sondern es sind offene Klassen, da kann jeder rein. Und eben projektbasiertes Lernen vor allem, dass man sagt, die kriegen eine Aufgabe und dann sagt man noch so mehr oder weniger, eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt, aber wir denken, es ist sinnvoll, die und die Aufgaben innerhalb von dem Projekt, von dem Lernprojekt durchzuführen. Und wie die dann letztendlich von Milestone zu Milestone kommen, ist jedem selbst überlassen. meistens in Teams, solche Dinge. Ich denke, da kommt schon ein bisschen Spielraum. Das ist ja, wovon Sie, glaube ich, sprechen, dass man nicht mehr so das vorgegossen One Size Fits All. Und wie war das gleich, wenn der Gast nicht die richtige Größe hat, dann schneidet man ihm halt die Füße ab, weil das Bett so schön ist. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine Zeit des Taylorismus, der Industrialisierung gewesen, dass man versucht hat, möglichst gut das Ganze zu bürokratisieren und zu optimieren in diesem Sinne, dass es ein guter Durchlauf ist. Und da kommt man schon deutlich davon weg, glaube ich. Ja. Sagen Sie, wenn man jetzt sich selber das vorstellt, wir sind ja hier da, weil wir Entrepreneurship machen wollen, was wären denn so erste Schritte, sich in diese virtuelle Welt da zu begeben und zu sagen, da sind so naheliegende Geschichten. Ist es das Bildungssystem, sind es Spiele, haben Sie da mal gehört? Ist es sowas wie Second Life im Sinne von Walt Disney? Wir sind jetzt alle als Zoo, leben als Zoo zusammen, oder gibt es... Also ich glaube, da würde ich Sie jetzt übernehmen und sagen, jeder muss sich seine eigene Frage stellen und sein eigenes Lernprojekt, warum interessiert mich das jetzt eigentlich gerade? Und dann findet auch jeder seinen eigenen individuellen Weg da rein. Ja. Und ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Beispiel. Es geht unheimlich viel besser, wenn man einen Bekannten hat, wenn man einen Freund hat, der sich die ersten zwei Male noch nebendran sitzt und zumindest mal irgendwie Grundlegendes mitbeschreibt und einem insofern so eine Starthilfe gibt. Gibt es irgendwelche Tools, die vielleicht als Open-Source-Software zur Verfügung stehen, mit denen man anfangen könnte? Um was jetzt zu tun? Um seine eigene virtuelle Welt, in welchem Bereich auch immer, zu starten. Also ich denke, wenn man im metaphysischen Bereich denkt, also jetzt im Informationsbereich, kann man ja direkt beim Thorsten alles einsteigen. Ansonsten ist Second Life umsonst. Man lädt sich das runter, man zahlt erst, wenn man wirklich unbedingt ein Tattoo oder einen fancy Haarschnitt braucht. Also zum Ausprobieren kann man es direkt machen. Aber wenn man es selber als Geschäftsidee, dann kann man es wahrscheinlich nicht verwenden. Also ist es eine Free-Software? Wenn man es selber als Geschäftsidee verwenden will, dann muss man sich genau wie in der richtigen Welt überlegen, was will ich da jetzt produzieren? Will ich einen neuen Friseurladen aufmachen oder was will ich verkaufen? Und dann braucht man jemanden, der das haben programmiert. Also die Programmiersprache ist offen. Das ist ein objektorientierte Programm. Ich denke ja bei dieser Welt, vielleicht ist das nur mein Ding, aber so an Bilder. Mhm. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von dem Second Life. Das U-Design sind ja mehr Texte und Links und vielleicht auch Bilder und Videos, aber nicht so sehr richtige virtuelle Welten, also imaginäre Bilderwelten. Ich laufe durch den Wald mit Elfen und Kobolden und Hexen und bei Mondschein und so, und ich konstruiere sozusagen ein virtuelles Event, wo ich dann als Besucher da durchlaufe und mit diesen Kobolden und Elfen irgendwas zusammen mache. Also sowas, das scheint mir nicht so U-Design zu sein, aber vielleicht zu den Bildern, ja, bei Flickr Fotos hochladen und sich als Fotograf anbieten. Wenn Sie sagen Second Life, würde ich eben erstmal anfangen, Fernbedienungen zu verkaufen, bevor ich Walt Disney machen will. Weil es vor allem erstmal darum geht, die Programmierkompetenz in irgendeiner Form aufzubauen. Und das ist mit Sicherheit eine der raren Güter, Leute, die anständige Gegenstände und Welten da drin programmieren können. Da gehen wir gleich, oder ich gehe da jedenfalls gleich in Deckung. Das ist wahrscheinlich zu schwer, oder ich habe gar keine Zeit, jetzt mich mit Programmierung zu beschäftigen. Gibt es Komponenten, gibt es irgendwas, wo ich... Deswegen kam ich am Anfang auf die Spiele. Wenn ich so diesen Kindern über die Schulter gucke, denke ich, unabhängig von dem Inhalt, der ziemlich schrecklich ist mit diesem Geballere, aber so diese Bilder, so alte Schlachtfelder oder Burgen und historische Sachen, zum Teil ja auch reale Bilder oder Szenarien, das ist schon sehr beeindruckend. Ist aber nicht user-generiert. Ne? Also das kommt, kommt von den Leuten. Wird natürlich trotzdem verwendet. Aber sagen wir mal, Komponenten in dem Sinne, es gibt da wie Architekturfirmen. Sie können nur die Idee haben, aber dafür, denke ich, muss man erstmal verstehen, was ist möglich in der Welt. Viel Zeit da verbringen und dann sagen, okay, also ich will meine Affeninsel. Und dann, wenn man die entsprechend beschrieben hat, dann kann man das wie beim Website-Design oder vergleichbarem einfach rausgeben. Also ich fange mit der Affeninsel an. Jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen auch die Zuhörer einbeziehen. Ich danke Marc Senges, Labor für Entrepreneurship. Vielen Dank. Gerne. Yeah. Eine Sache, die mich, also das hat mich interessiert, von du dazu, oder du siehst, das haben wir gesprochen, dass die ganzen Universitäten den